بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. Wir haben in der letzten Woche darüber geredet, welches die erste Umma ist am Tag des jüngsten Gerichts, die vom Erhaben Allah aufgerufen wird und die zur Rechenschaft gezogen wird. Und wir haben danach auch kennengelernt, welches die ersten Menschen sein werden, die am Tag der Auferstehung zur Rechenschaft gezogen werden und mit ihnen das Höllenfeuer erhitzt wird. Und wir haben gesehen, dass diese Menschen gewaltige Taten verrichten werden. Der eine von ihnen wird in einer Schlacht fallen und für alle anderen wird er als Märtyrer gelten. Aber er ist nicht in die Schlacht gezogen, um das Wort Allahs als das Höchste zu machen, sondern er zog in die Schlacht, damit die Leute ihn loben, wie mutig er doch ist. Und somit kommt er am jüngsten Tag und seine Tat wird von ihm oder wird ihm abgewiesen und er wird ins Höllenfeuer geworfen. Ein anderer hat gespendet. Allah subhanahu wa ta'ala gewährte ihm so viele Gaben und er spendete überall, wo er noch spenden konnte. Aber auch er tat dies nicht, damit der Erhabene Allah ihn dafür belohnt, sondern er tat dies, damit die Leute ihn loben. Und auch er wird am Tag der Auferstehung kommen und nichts von dem, was er getan hat, vorfinden. Und auch er wird ins Höllenfeuer geworfen. Und ein anderer, der sich Wissen angeeignet hat und den Koran gelernt hat und den unterrichtet hat, auch dieser wird am Tag der Auferstehung aufgerufen. Und auch er tat dies nur, um eine gewisse Stellung bei den Menschen zu genießen und nicht um das Wohlgefallen Allahs zu erlangen. Und auch er wird ins Höllenfeuer geworfen und wird zu den Verlierern gehören, weil all diese drei Gruppen haben zwar gewaltige Taten gemacht, aber eine Bedingung haben sie nicht erfüllt, damit überhaupt diese Tat von ihnen angenommen wird. Und zwar ist es der Ikhlas, dass diese Tat allein um Allah subhanahu wa ta'ala's Willen getan wird und nicht, damit die Leute einen loben oder einen bewundern. Und wir haben in der letzten Woche dann abschließend eine Frage gestellt. Und zwar war es die Frage, welches ist die erste Tat oder die Tat, bezüglich der man am Tag der Auferstehung als erstes zur Rechenschaft gezogen wird. Das war die Frage, die wir uns letzte Woche gestellt haben. Und die Antwort darauf finden wir beim Gesandten Allah sallallahu alaihi wasallam, so wie es bei Abu Dawud und der Tirmidhi verzeichnet ist und so wie es von Al-Albani als authentisch gestuft wurde. Der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam, er sagte, das Erste, wonach der Diener am Tag der Auferstehung gefragt wird, ist sein Gebet. Wenn es in Ordnung ist, wird es ihm wohl ergehen und er wird bestehen. Und wenn es schlecht ist, dann wird er enttäuscht sein und verlieren. Somit zeigt sich, dass die erste Frage, die du bekommst, oder gestellt bekommst am Tag der Auferstehung, dein Gebet sein wird. Und der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam, er wies darauf hin, dass wenn deine Gebete in Ordnung sind, du zu den Gewinnern gehören wirst. Aber wenn deine Gebete nicht in Ordnung waren, dass du an diesem Tag verlieren wirst. Und es schmerzt das Herz, wenn wir uns die Umma oder die Lage der Umma von Muhammad sallallahu alaihi wasallam anschauen. Wie viele Menschen kennen wir, die von Freitag zu Freitag das Gebet verrichten und die Moschee aufsuchen, einmal die Woche. Und wie viele gibt es, die wirklich nur jährlich das Gebet und die Moschee aufsuchen, zu den Festen nur. Aber ansonsten kennt er weder das Gebet, noch kennt er die Moschee. Und wie viele gibt es, die nur einmal in ihrem Leben die Moschee betreten, aber nicht damit sie selbst dort das Gebet verrichten, sondern damit das Totengebet für sie verrichtet wird. Sie kommen das erste Mal in die Moschee, aber nachdem sie gestorben sind, und dann zur Moschee gebracht werden, damit das Totengebet für sie verrichtet wird. Ein Leben lang kannte er die Moschee nicht und ein Leben lang kannte er das Gebet nicht, obwohl das Gebet nach dem Tawhid, nach den Shahadatain, das Wichtigste in der Religion ist. Das Wichtigste. Und der Unterschied ist zwischen den Gläubigen und den Ungläubigen. Und es gibt Gelehrten, die gesagt haben, und das ist auch eine starke Meinung, die gesagt haben, dass derjenige, der das Gebet komplett sein gelassen hat, unterlassen hat, nicht mehr Muslim ist. Das bedeutet, dass er, wenn er stirbt, das Totengebet wird für ihn nicht verrichtet. Noch wird er vorher gewaschen, noch wird er mit den Muslimen beerdigt, noch dürfen seine Kinder von ihm erben, sondern ihm wird irgendwo eine Grube gegraben, wo er hingeworfen wird, reingeschmissen wird. Das Gebet ist eine gewaltige Sache. Viele unterschätzen diese Sache und glauben und lassen sich vom Teufel einreden, dass das Gebet doch nicht so wichtig ist, sondern das, was wichtig ist, ist das, was in deinem Herzen ist. Obwohl der gesamte Allah sallallahu alaihi wasallam hier ganz klar gesagt hat, die erste Frage wird dein Gebet sein. Nicht, was in deinem Herzen drin ist, ob du nett warst, ob du deine Eltern gut behandelt hast oder deinen Nachbarn oder deinen Kumpel, sondern dein Gebet. Wenn das schlecht ist, hast du verloren. Dann kannst du auch der Netteste sein. Deswegen, warum lassen wir uns dann weiterhin vom Teufel so beeinflussen und glauben, dass wir doch gute Menschen sind, gute Muslime, obwohl wir das Gebet sein gelassen haben, bis auf die wenigen, die sich Allah subhanahu wa ta'ala erbarmt hat. Und wenn wir uns schauen, die letzten Worte des Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bevor er starb, das, was ihm am meisten Sorgen gemacht hat. Er liegt im Sterben und sagt diese Worte für uns alle, zu uns allen. Er sagt, das Gebet, das Gebet. Das Gebet, das Gebet, achtet auf das Gebet. Das waren die letzten Worte des Propheten sallallahu alaihi wasallam. Aber würde er sich jetzt seine Umma anschauen, dann würde er sehen, wie viele das Gebet sein gelassen haben, wie viele es schon ganz sein gelassen haben, die gar nicht mehr beten. Geschweige noch diejenigen, die vielleicht wöchentlich beten oder diejenigen, die nur einmal im Jahr beten, wenn die Feste anstehen. Und dann gibt es manche, die beten zwar, aber sie schieben das Gebet auf. Entweder abends holt er alle Gebete auf oder er bleibt liegen, schaut fern und das Gebet, zum Gebet ist gerufen, aber er sitzt immer noch, bis das nächste Gebet kommt. Und dann erst dann steht er auf oder eine Minute vorher steht er dann auf und versucht dann schnell in einer Minute das Gebet nachzuholen. Auch diese befinden sich auf einer gewaltigen Gefahr und Allah subhanahu wa ta'ala warnte diese Leute auch an zahlreichen Stellen im Koran. Und Ibn Mas'ud, er sagte gewisse Worte bezüglich des Gebetes, um uns darauf hinzuweisen, wie gewaltig das Gebet ist und wie gewaltig die Stellung des Gebetes bei mir haben, Allah. Ibn Mas'ud, dieser edle Gefährte des Propheten sallallahu alaihi wasallam, er sagte, wer auch immer Allah morgen als Muslim treffen will, schaut, welche Wortwahl er genommen hat. Derjenige, der sich wünscht, morgen Allah als Muslim zu begegnen, der sollte Folgendes darauf auf Folgendes achten. Er sagt, wer auch immer Allah morgen als Muslim treffen will, der soll regelmäßig die Gebete verrichten, wozu ihnen gerufen wird. Denn sie gehören zum Weg zur Rechtleitung. Allah hat für euren Propheten Wege der Rechtleitung vorgeschrieben. Und wenn ihr in euren Häusern betet und nicht in der Gemeinschaft, so dann habt ihr euch vom Weg eures Propheten abgewandt. Und wenn ihr euch vom Weg eures Propheten abwendet, geht ihr in die Irre. Deswegen derjenige, der morgen den Haben Allah als Muslim begegnen will, der sollte auf seine Pflichtgebete achten und diese natürlich auch da zum Moschee verrichten in der Gemeinschaft. Und Al-Bukhari, er überlieferte, dass Hudhaifa ibn al-Yaman, dieser edle Gefährte des Propheten sallallahu alaihi wasallam, eines Tages einen Mann sah, der am Beten war. Und er beobachtete ihn beim Gebet und er sah, dass er ein Gebet verrichtet hat, so wie viele es heutzutage verrichten. Er hat sich beeilt im Gebet. Er war schnell im Gebet, sowohl in der Niederwerfung als auch in der Verneigung. Er war schnell im Gebet. Und schaut, was dieser große Gefährte zu ihm gesagt hat. Dieser große Sahabi, er hat ihn das Gebet fertig beenden lassen. Und dann sagte er und rief ihn zu sich und sagte zu ihm, du hast nicht gebetet. Obwohl dieser Mann gebetet hat. Er spricht hier jemanden an, der betet. Nicht der, der sein Gebet schon längst sein gelassen hat. Nein, dieser betet. Und er sagt zu ihm, du hast nicht gebetet. Und dann sagt er zu ihm, und solltest du in diesem Zustand sterben, so wärst du nicht auf der Sunna von Muhammad gestorben. Und in einer anderen Überlieferung sagte er, und würdest du in diesem Zustand sterben, so wärst du auf eine andere Religion gestorben. Gib deinem Gebet Zeit, lerne das Gebet. Das Gebet macht den Unterschied zwischen den Gläubigen und den Ungläubigen. Und derjenige, der sich in seinem Gebet beeilt und dem Gebet nicht sein Recht gibt, sein Gebet ist von ihm nicht angenommen. Geschweige noch der, der es schon ganz sein gelassen hat, was ihn wohl erwartet. Der hier betet, aber achtet nicht auf sein Gebet. Und wenn du dir heute die Umma von Muhammad sallallahu alaihi wasallam anschaust, so hat jeder sein eigenes Gebet. Obwohl der gesamte Allah sallallahu alaihi wasallam einer war. Und obwohl sein Gebet ein Gebet war. Aber trotzdem verrichtet jeder sein Gebet, so wie es ihm gerade passt. Und so wie sein Vater das Gebet verrichtet. Oder sein Großvater. Obwohl der gesamte Allah sallallahu alaihi wasallam einmal mit den Sahabern, als er das Gebet verrichten wollte, ist er auf den Minbar gestiegen. Und die Sahaba haben sich gewundert, warum er auf dem Minbar das Gebet verrichtet. Und nach dem Gebet haben sie ihn gefragt, warum er auf dem Minbar das Gebet verrichtet hat. Und er sagte zu ihnen, damit ihr seht, wie ich das Gebet verrichte. Verrichtet so das Gebet, wie ihr mich das verrichtet habt, gesehen habt. So sollt ihr beten. Du sollst nicht beten, wie dein Vater betet, nicht wie dein Opa betet, nicht wie dein Land betet, wie deine Moschee betet, sondern bete so, wie der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam gebetet hat. Weil das ist das, was zählt, und das ist die einzige Garantie dafür, dass dein Gebet am Tag der Auferstehung auch angenommen wird vom Erhaben Allah. Allah subhanahu wa ta'ala sagt im Koran über diejenigen, die ihre Gebete vernachlässigen. فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا. Dann folgten nach ihnen Nachfolger, die das Gebet vernachlässigten und den Begierden folgten, so werden sie dem Al-Ghay ausgesetzt sein. Und Ibn Abbas und Aisha radiallahu anhuma, sie sagten, Al-Ghay, welcher hier im Vers erwähnt wurde, ist ein Fluss im Höllenfeuer, dessen Grund tief ist und sein Geschmack übel ist. Schaut, was diejenigen erwartet, die ihr Gebet vernachlässigen. Dieser Fluss erwartet sie am Tag der Auferstehung, ein Fluss im Höllenfeuer. Sein Boden, sein Grund ist tief und sein Geschmack ist übel. Das erwartet diejenigen, die ihre Gebete vernachlässigen. Und Allah subhanahu wa ta'ala sagt im Koran an einer anderen Stelle, كل نفس بما كسبت رهينه إلا أصحاب اليمين في جنات يتساءلون عن المجرمين ما سلككم في سقر قالوا لم نكن من المصلين ولم نكن نطعم المسكين وكنا نخوض مع الخائضين وكنا نكذب بيوم الدين حتى أتانا اليقين فما تنفعهم شفاعة الشافعين. الله سبحانه وتعالى erwähnt hier im Koran ein Gespräch zwischen den Leuten des Paradieses und den Leuten des Höllenfeuers. Die Leute des Paradieses fragen die Leute, die im Höllenfeuer sind, was ist der Grund, warum ihr ins Höllenfeuer gekommen seid? Sie wollen es wissen. Was haben sie verpasst, sodass sie deswegen ins Höllenfeuer gekommen sind? Und schaut auf die erste Antwort. Allah subhanahu wa ta'ala sagt im Koran in einer ungefähren Bedeutung, jede Seele haftet für das, was sie erworben hat. Außerdem die Gefährten von der rechten Seite. Sie werden sich in Gärten befinden, die Paradiesbewohner. Und sie werden einander fragen nach den Übeltätern. Was hat euch ins Saqar geführt? Was hat euch ins Höllenfeuer geführt? Und sie werden sagen, wir gehörten nicht zu denen, die beteten. Die allererste Frage, die allererste Antwort werden sie sagen, wir haben nicht gebetet. Deswegen sind wir ja heute im Höllenfeuer. Wir gehörten nicht zu denen, die beteten. Und wir pflegten nicht den Armen zu speisen. Und wir pflegten auf schweifende Reden mit denjenigen einzugehen, die solche führten. Und wir erklärten stets den Tag des Gerichts für Lüge, bis die Gewissheit zu uns kam, bis der Todesengel zu uns kam. Nun nützt ihnen die Fürsprache derjenigen nicht, die Fürsprache einlegen können. Jetzt bringt nichts mehr. Nichts bringt mehr. Sie gehören ins Höllenfeuer. Und schaut ihre erste Antwort, dass sie ihre Gebete sein gelassen haben, ihre Gebete vernachlässigt haben. Deswegen, wie kann es sein, dass jemand als Muslim geboren wird oder den Islam annimmt und dann lässt er das Wichtigste sein, was nach der Shahadat kommt. Die zweite Säule, die eine der wichtigsten Dinge in deiner Religion, vernachlässigt er. Obwohl der Gesandte Allah ihm gedroht hat, dass er ins Höllenfeuer kommt. Und Allah subhanahu wa ta'ala ihm im Koran gedroht hat, dass er ins Höllenfeuer kommt. Und trotzdem lässt er sich vom Teufel beeinflussen und ihn glauben, dass er doch gut ist und dass ihn am Tag der Auferstehung nur Gutes erwarten wird. Möge Allah subhanahu wa ta'ala uns ein gutes Ende bescheren. Deswegen sollst du wissen, am Tag der Auferstehung, wenn du von deinem Herrn stehst, dann wird dich dein Herr zur Rechenschaft ziehen bezüglich jeder Sache, was du getan hast. Egal wie klein oder groß sie auch sein mag, er wird dich zur Rechenschaft ziehen. Allah subhanahu wa ta'ala sagt im Koran, فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. Wer nun im Gewicht eines Stäubchens gut tut, wird es sehen. Und wer im Gewicht eines Stäubchens Böses tut, wird es sehen. Jeder wird das sehen, was er getan hat, gesagt hat, was er angefasst hat, egal was es ist, auch wenn du es schon längst vergessen hast, so sei dir gewiss, dass es in deinem Buch stehen wird und du wirst es wiederfinden am Tag der Auferstehung. Und Allah subhanahu wa ta'ala sagt an anderen Stellen, فَوَرَبِّكَ لَنَسْأَلَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ. Ja, bei deinem Herrn, und Allah subhanahu wa ta'ala schwört, und er bräuchte nicht zu schwören, aber um uns zu zeigen, wie, dass es auf jeden Fall das geschehen wird. Ja, bei deinem Herrn, wir werden sie allesamt ganz gewiss befragen über das, was sie zu tun pflegten. Ganz gewiss werden wir sie befragen über das, was sie zu tun pflegten. Deswegen sollst du wissen, nachdem der Herr Allah dich zur Rechenschaft gezogen hat bezüglich deines Gebetes. Und danach werden dir vier Fragen gestellt, die danach folgen werden. Und der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam erwähnte diesen in einem Hadith, der bei Tirmidhi und der Tabarani verzeichnet ist und von Al-Albani als authentisch gestuft wurde. Er sagte sallallahu alaihi wasallam, die Füße eines Dieners werden sich vom Abrechnungsplatz nicht bewegen, bis er nach vier Sachen gefragt wird. Du wirst auf diesem Platz stehen, wo du zur Rechenschaft gezogen wirst, und du wirst von diesem Platz nicht weggehen, bis du nach vier Sachen gefragt wirst. Nach seinem Leben, wie er es verbrachte. Und nach seinem Wissen, was er damit machte. Und nach seinem Vermögen, wie er es erwarb und ausgab. Und nach seinem Körper, für was er es einsetzte. Vier Fragen werden dir gestellt, nachdem du zur Rechenschaft gezogen wurdest bezüglich deines Gebetes. Nach deinem Leben, wie du es verbracht hast. Und nach deinem Wissen, was du damit gemacht hast. Und nach deinem Vermögen, von wo du es erworben hast und für was du es ausgegeben hast. Und nach deinem Körper, für was du es eingesetzt hast. Und wir werden, inshallah, nur auf den ersten Punkt heute eingehen. Auf die erste Frage nach deinem Leben. Was du mit deinem Leben getan hast. Weil du musst wissen, dein Leben ist dein Kapital. Dein Leben ist dein Kapital, wenn du es einsetzt und dein Leben investierst für die Sache Allahs, dann wirst du zu den Gewinnern gehören. Aber wenn du dein Leben verschwendest und vergeudest, dann wirst du am Tag der Auferstehung zu den Verlierern gehören. Und jeder weiß, wie schnell doch die Zeit vergeht. Wie schnell die Stunden vergehen, die Tage vergehen, die Wochen vergehen, die Jahre vergehen und wie schnell dein Leben vergehen wird. So wie die Jahre vergangen sind. Schau dich doch an, wie alt du bist. Und denke zurück, wie schnell doch die Zeit vergangen ist. Und wer von uns weiß schon, ob er schon am Ende seines Lebens ist oder gerade die Hälfte erreicht hat? Wer weiß es denn schon? Vielleicht bist du schon gerade jetzt am Ende. Das meiste hast du schon hinter dir. Deswegen musst du wissen, dein Leben ist dein Kapital. Setze es ein, weil du wirst am Tag der Auferstehung für jede Minute zur Rechenschaft gezogen werden, was du gelebt hast. Für jede Stunde. Was hast du in dieser Stunde getan? Was hast du an diesem Tag getan? Was hast du in dieser Woche getan, in diesem Jahr, in deinem Leben? Was hast du getan? Diesbezüglich wirst du zur Rechenschaft gezogen werden. Allah subhanahu wa ta'ala sagt im Koran, أَفَحَسِبْتُمْ أَنَّمَا خَلَقْنَاكُمْ عَبَثًا وَأَنَّكُمْ إِلَيْنَا لَا تُرْجَعُونَ فَتَعَالَى اللَّهُ الْمَلِكُ الْحَقُّ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْكَرِيمِ. Meint ihr denn, dass wir euch zum sinnlosen Spiel erschaffen hätten und dass ihr nicht zu uns zurückgebracht würdet? Doch erhaben ist Allah, der König der Wahre. Es gibt keinen anbetungswürdigen Gott außer ihm, dem Herrn des ehrwürdigen Thrones. Und Allah sagt an einer anderen Stelle, أَيَحْسَبُ الْإِنسَانُ أَن يُتْرَكَ سُدًى أَلَمْ يَكُ نُطْفَةً مِّن مَّنِيٍّ يُمْنَى ثُمَّ كَانَ عَلَقَةً فَخَلَقَ فَسَوَّى فَجَعَلَ مِنْهُ الزَّوْجَيْنِ الذَّكَرَ وَالْأُنثَى أَلَيْسَ ذَلِكَ بِقَادِرٍ عَلَى أَن يُحْيِيَ الْمَوْتَى. Meinte Mensch etwa, dass er außer Acht gelassen wird? Denkst du, Allah hat dich einfach so erschaffen und du kannst tun und lassen, was du willst, ohne dass ein Tag kommen wird, wo du zur Rechenschaft gezogen wirst? Meint der Mensch etwa, dass er außer Acht gelassen wird? Ist er nicht ein Tropfen von Samenflüssigkeit, die ausgespritzt wird, hier auf ein Anhängsel gewesen? Da hat er also Allah erschaffen und zurechtgeformt und dann daraus beide Teile des Paares gemacht, das Männliche und das Weibliche. Hat dieser Gott nicht die Macht, die Toten wieder lebendig zu machen? Doch gewiss hat dieser Gott nicht die Macht, sie alle aufzuerwecken, damit sie ihm einzeln vorgeführt werden. Doch gewiss hat dieser Gott nicht die Macht, jeden einzelnen von ihnen nach ihren Taten zu befragen, egal wie groß oder klein diese auch sein mögen. Doch gewiss hat er. Er wird dich auferwecken lassen und er wird dich zur Rechenschaft ziehen am Tag der Auferstehung, weil es der Herr Allah ist. Deswegen, liebe Geschwister, die Tage verstreichen und mit ihnen die Monate. Und mit ihnen die Jahre, sie vergehen wie im Flug. Und dein Leben vergeht genauso. Und schau dir an, wie viele Generationen schon gegangen sind. Und wie viele noch kommen werden. Aber sie alle werden an diesem Tag versammelt sein vor dem Erhabenen Allah. Und er wird sie an diesem gewaltigen Tag zur Rechenschaft ziehen. Deswegen pflegte Al-Hasan al-Basri zu sagen, dieser edle Tabi'i, der Schüler der Sahaba, er pflegte zu sagen, an einem jeden Tag, an dem die Sonne aufgeht, spricht der Tag, im übertragenen Sinne natürlich, spricht der Tag, O Sohn Adams, ich bin der neugeborene Tag und bin Zeuge deiner Taten, so nutze mich aus, denn ich komme nicht wieder bis zum Tag der Auferstehung. Und schau, welche Worte er gesagt hat. Weil jeder Tag, der verstreicht, ist ein Tag, der nicht mehr zurückkommen wird. Aber diesen Tag wirst du am Tag der Auferstehung vorfinden, weil du wirst bezüglich dieses Tages zur Rechenschaft gezogen werden, was du an diesem Tag getan hast. Deswegen sagt er, o Sohn Adams, dieser Tag spricht zu dir, natürlich im übertragenen Sinne, ich bin der neugeborene Tag und bin Zeuge deiner Taten. So nutze mich aus, denn ich komme nicht wieder bis zum Tag der Auferstehung. Und Abdullah ibn Mas'ud, radiallahu anhu, dieser Sahabi, er pflegte auch zu sagen, bei Allah, ich habe nichts so sehr bereut, wie meine Reue wegen einem Tag, an dem die Sonne aufgegangen ist und dabei meine Lebensdauer sich verringerte, aber meine Taten sich nicht vermehrten. Ich bereue nicht mehr als einen Tag, der vergangen ist. Dadurch ist mein Leben kürzer geworden, aber meine Taten sind nicht mehr geworden, weil ich an diesem Tag nichts getan habe. Diese Tage haben die Sahaba bereut. Und wenn einer von uns sich seine Tage oder seine Jahre, sein Leben anschaut, wie viel er darin verschwendet hat, dann sollte er erst recht dieses bereuen. Deswegen, dein Leben ist dein Kapital. Und Allah subhanahu wa ta'ala hat dir dieses Leben nicht geschenkt, damit du es vergeudest mit Spiel, mit keine Ahnung was, mit Gelüsten, mit Sünde, sondern dein Leben hat einen Sinn. Dein Leben hat ein Ziel. Und das erwähnte der Habna Allah im Koran, als er sagte, وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. Und ich habe die Jinn und die Menschen nur dazu erschaffen, damit sie mir dienen. Das ist der Grund, warum du erschaffen wurdest. Wegen nichts anderes sonst. Allah subhanahu wa ta'ala hat dich erschaffen, damit du ihm dienst. Das ist der Grund, warum du erschaffen wurdest. Deswegen vergeude dein Leben nicht mit Sünden, denn du wirst am Jüngstag diesbezüglich Rechenschaft gezogen werden. Und bei Allah, Allah subhanahu wa ta'ala hat uns nicht erschaffen, damit wir den ganzen Tag mit Serien, mit Filmen, mit Fußball oder sowas vergeuden. Weil du sollst wissen, dass du bezüglich jeder Stunde, bezüglich jeden Tag zur Rechenschaft gezogen wirst. Deswegen frage dich selbst, was du mit deinem Tag machst und was du mit deinem Leben machst, bevor dieser vorbei ist. Und du sollst auch wissen, dass egal wie lang du auch leben solltest, im Endeffekt ist es eh nur ein kurzes Leben. Wie viel soll es schon sein? 80, 90, 100? Verglichen mit Jahren davor waren, oder ist es nur ein kurzes Leben? Denk nicht, dass du hier unendlich bleiben wirst. Und egal, wie lange die Nacht auch anhalten mag, der Morgen wird ganz gewiss kommen. Und egal, wie lange du leben wirst, du wirst ganz gewiss in dein Grab kommen, zweifellos. Du kannst lange leben, wie viel willst du schon leben? Aber dein Ende wird dein Grab sein, zweifellos. Jeder wird später, irgendwann früher oder später in seinem Grab liegen, ganz alleine unter der Erde. Und die Engel werden ihn aufsuchen, er wird zur Rechenschaft gezogen werden. Deswegen, barakallahu fikum, achtet darauf, dass die Sünde nicht Oberhand gewinnen. Weil zweifellos leben wir in einer Zeit, die nicht einfach ist. Sünden überall, Gelüste überall. Ist egal, wo du hinschaust, wirst du gezogen. Ist egal, wo du hinschaust. Sobald du einen Schritt verlassen hast von deinem Haus, wirst du schon gezogen zur Sünde. Und sogar vielleicht in deinem Haus. Aber versuch standhaft zu bleiben. Weil das sind nur wenige Tage, wenige Jahre, die du leben wirst. Und danach erwartet dich die Ewigkeit. Deswegen versuche darauf zu achten, dass du dein Leben nicht verschwendest, sodass du dann am Tag der Auferstehung zu den Verlierern gehörst. Und deswegen sagte Al-Fudail ibn Iyad, er sagte, ein Mensch ist eine Sammlung von Tagen. Tatsache ist, ein Mensch ist eine Sammlung von Tagen. Wenn ein Teil der Tage verstrichen ist, dann ist auch ein Teil des Menschen verstrichen. Und er, Al-Fudail ibn Iyad, er traf eines Tages einen Mann und er fragte ihn, wie alt bist du? Da sagte der Mann, ich bin 60. Und dann sagte Al-Fudail zu ihm, dann bist du schon 60 Jahre zu Allah gegangen und du wirst bald bei ihm ankommen. Seit 60 Jahren machst du dich auf den Weg zum Erhaben Allah. Weil mit jedem Tag ist es ein Tag weniger in deinem Leben und du kommst im Jenseits einen Tag näher. Da sagte zu ihm, seit 60 Tagen machst du dich auf den Weg zum Allah, zu Erhaben Allah und du bist auch bald angekommen. Wie lange willst du noch leben? 60 Jahre hast du schon gelebt. Und dann sagte dieser Mann, wir gehören alle zu Allah und wir werden zu ihm zurückkehren. Ich weiß es, wir werden alle sterben, wir werden alle zu Allah subhanahu wa ta'ala zurückkehren. Und dann sagte Al-Fudail ibn Iyad zu ihm, weißt du, was das bedeutet, das, was du gerade gesagt hast? Er sagte, ja, ich bin ein Diener Allahs und zu ihm werde ich zurückkehren. Und dann sagte Al-Fudail ibn Iyad zu ihm, mein Bruder, wer weiß, dass er Allah gehört und zu ihm zurückkehren wird, muss wissen, dass er irgendwann vor Allah stehen wird. Und wer weiß, dass er vor Allah stehen wird, der weiß, dass er vor ihm gefragt werden wird. Und wer weiß, dass er gefragt werden wird, der muss sich für die Antwort vorbereiten. Wenn du doch weißt, dass du zurückgebracht wirst zu Allah, dann sei dir gewiss, dass du vor ihm stehen wirst. Und derjenige, der weiß, dass er vor seinem Herrn stehen wird, der soll wissen, dass er ihn fragen wird. Und wenn du doch weißt, dass er dich fragen wird, was hast du als Antwort vorbereitet? Was willst du denn sagen, wenn dein Herr dir sagt, was hast du an dem Tag gemacht? Warum hast du das getan? Was willst du denn sagen? Was willst du sagen, wenn er dich bezüglich deines Gebetes befragt? Was willst du denn sagen, warum du nicht gebetet hast? Warum du doch so lange rumgelegen bist, bis die Gebete vorbei waren. Warum du immer nur nachts das Gebet verrichtet hast. Alle schön zusammen. Bereite dich auf die Antwort vor, weil die Fragen werden kommen. Deswegen sagte dieser Mann zu ihm, als er das hörte und ihm das nochmal bewusst wurde, fing er an zu weinen und sagte, oh Fudail, was ist die Lösung? Was soll ich tun? Und Al-Fudail sagte zu ihm, die Lösung ist einfach. Und der Mann sagte wieder, wie lautet diese Lösung? Möge Allah gnädig mit dir sein. Und Al-Fudail sagte zu ihm, du musst den Rest deines Lebens mit Gutem verbringen, dann wird dir verziehen, was vorher war und was noch folgen wird. Doch wenn du den Rest deines Lebens mit Schlechtem verbringst, wirst du bestraft werden bezüglich dem, was vorher war und was noch folgen wird. Das ist die Lösung. Sieh zu, dass du besser wirst. Damit Allah auch dir das vergibt, was vorher war. All das, was du versäumt hast. Versuch dich zu bessern, um irgendwas am Tag der Auferstehung vorweisen zu können. Damit du nicht mit nichts ankommst. Versuch dich zu bessern, auf das Allah sich dir erbarmt und dir vergibt, was vorher war und was vielleicht noch kommen wird. Aber wenn du weitermachst in deiner Sünde und in deiner Unachtsamkeit, dann sei dir gewiss, dass du zur Rechenschaft gezogen wirst und bestraft wirst für das, was vorher war und was noch kommen wird. Wir werden inshallah nächste Woche die restlichen Fragen besprechen, die in diesem Hadith erwähnt wurden. Möge der Habene Allah uns allen vergeben und uns zu denen machen, die auf ihre Gebete Acht geben und ihr Leben mit Gehorsam verbringen. Gewiss, mein Herr ist der Allhörende, der die Bitten erhört. Walhamdulillahi Rabbil Alameen. Wa sallallahu ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.